Essen und ich war ja irgendwo. Und bei dir, Michael, wie läuft es mit dem Werbung? Ich habe wieder drei in der Pipeline. Ja? Ja. Sehr gut. Nimmst du jetzt schon auf? Ja, natürlich nimmst du schon auf, Mann, ihr labert die ganze Zeit rum. Das sollte doch keiner hören. Ja, deswegen. Herzlich willkommen. Hallo. Bye. Also, wo muss ich hin sprechen? Hier? Ja, ja, da, okay. Das wo aber noch wir immer hinsprechen. Ich weiß nicht, warum es verkehrt rumsteht. Achso, es hat kein Kabel. Okay, wir fangen quasi wieder bei Null an, nachdem wir Sommerpause hatten. Ja, die unerwartete Sommerpause. Ja, die Sommerpause, die wir gerade. Ich stehe ja vor der Tür, klingeln und keiner macht auf. Und so. Ja. Ich meine, wir haben es auch nicht angekündigt. Das war ein bisschen. Das war ja, ich war ein bisschen überrascht. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ja. Okay, ich habe nämlich jetzt dieses Mal die Agenda tatsächlich auf ein anderes Gerät. Okay, jetzt gut. Okay. Ja. Wir machen mal die färbige Musik im Hintergrund aus. Du sitzt genau vor dem Mikro, man hört mich gar nicht. Bleib mal locker, Mann. Ich muss erstmal hier den ganzen Shit kriegen. Ich habe alles wieder vergessen. Krieg mal deine Prios klar. Ja, ich habe alles wieder vergessen, außer hier die Agenda. Moment, ich hab doch eine Idee hier. Du hast so einen Link rumgeschickt. Hä? Ja, mir. Ich habe mich total gefreut, dass ich auch mal wieder Spam bekommen habe, weil ich bin ja nicht bei WhatsApp und bei Facebook und so. Du hast ja hier diesen Fastenkrams rumgeschickt. Ja. Sowas haben wir ja schon mal so ganz am Anfang, so Vorsätze und so. Und erzähl mal was dazu. Mm. Weil, ehrlich gesagt, der war mir zu lang. Also das, der Link ging auf ein Video und dann war eine Stunde lang. Und da hast du gesagt, irgendwo so am Ende wird da gesagt, 5:2. Ich habe dann so an drei Stellen am Ende geklickt, aber ja, da kam ja nichts. Da wurde nicht gesagt, 5:2 okay, geht ja so und so. Also dazu muss und, ich natürlich sprechen. Also, lass mich da mal ausreden. Ja, bitte. Ich fand natürlich, den Film, lass ich aussehen. Ja, also, genau. Ich habe halt Play gedrückt und dann lief das so und dann erzählt da so ein Typ und ich fand ihn einfach direkt unsympathisch. Okay. Deswegen wollte ich das auch nicht bis zu Ende gucken. Erzähl mal was hier, Fasten 5:2 oder 2:5. Das solltest du jetzt so sagen, dass der Typ unsympathisch war. Ja, das wollte ich noch sagen, genau. Okay. Da bist du mir mitten ins Wort gefallen. Es ist also so, erstmal willkommen, Folge 16. Es ist also so, dieses, was ich da rumgeschickt habe, das war ein Link zu so einer, das gab es früher. Es hieß irgendwie Spiegel TV und es geht ist eine Dokumentation, die geht fast 40 Minuten oder so. 40 Minuten. Also es war früher so, wo man Fernsehen guckt hat, da lief was mit Werbung dann eine Stunde. Man kennt es auch nicht, wenn man guckt, wie YouTube also weint. Der hat mir angezeigt, dass das eine Stunde läuft. Irgendwie oder eine Stunde sogar. Ja. Ja, dann wäre das ja, wenn du das, früher hättest du das im Fernsehen geguckt mit Werbung, wäre dann so 1:15 oder so gewesen. Das ist ja natürlich eine unendliche Zeitspanne. Sowas hält man ja heute gar nicht mehr aus. Man guckt heute Vines. Kennst du Vines? Nee. Das sind 6 Sekunden Clips auf YouTube. Die sind sehr beliebt, vor allem wenn man die dann halt zusammenschneidet. Doch, dann kenne ich die. Das sind doch V-I-N-E, ja, Vines oder so. Das sind doch so Fail-Videos im Prinzip. Ja, das ist eine Mischung aus Fail, aber auch Win. Ja, also auch das Gegenteil von Fail. Das heißt, irgendwelche Leute machen irgendwas saulustiges, erzählen dir so eine super kurze Geschichte. Du lenkst ab, was ist hier das 5:2-Fasten? 5:2 ist eigentlich so, du isst 5 Tage normal und 2 Tage frisst du wie ein Schwein. Ja. Ach so, genau. Ich hab das andersrum verstanden. Okay. Und dadurch, dass der Körper sind nicht 2 Tage dann hintereinander. Das kannst du ja ausruhen, wie du willst, aber dadurch, dass der Körper dann so verwirrt wird in diesen 2 Tagen durch die ganze Fresserei, findet er das normale Essen dann so entspannt, dass er dann abnimmt. Welches normale? In den anderen 5 Tagen. Ja, da isst du doch gar nichts, da fastest du doch. Nee, du isst 5 Tage normal und 2 Tage frisst du wie ein Schwein. Ach so, also gar nicht fasten. Nee, du fastest überhaupt nicht, du isst mehr. Du isst viel mehr als normal. Aber diese 5 Tage, die verwirrt dich. Ja, ich mach ja dann 6:1. Das heißt, du frisst 6 Tage lang wie ein Schwein. Nein, andersrum. Und einen Tag lang kackst du wie die Sau. Ja. Okay. Oh ja, also ich esse 5 Tage lang wenig. Und einen Tag, da fresse ich mich voll. Da hast du ja auch ein Bild gesehen, schöner Burger. Ja, also es erinnert mich so ein bisschen an die beliebte Warrior Diet. Die Warrior Diet, die ein Kumpel von uns gemacht hat. Ja, aber die ist ja nur nachts und zwar hier Unmengen an Fleisch fressen. Das hat ein bisschen was von Ramadan eigentlich, oder? Oder Ramadan, ich weiß nicht, wie die korrekte Betonung ist. Wenn man nur nachts isst? Ja, das ist eigentlich nicht die Idee. Es ist ja auch ein Fasten, aber aus irgendwelchem Grund essen die nachts. Und zwar mittlerweile wohl jeden Tag dann hier ein riesen Fest essen. Ja. Aber eigentlich die Idee war, dass man auch während des Ramadans nicht allzu viel isst, sondern nur beim Zuckerfest dann sich die Plauze zuhaut. Du weißt gut Bescheid. Lass uns doch mal eben so Top of the Show Business klären. Ja? Ein paar Sachen. Ja, das habe ich schon wieder vergessen, was das heißt. Top of the Show Business bedeutet, bevor wir ins Thema einsteigen. Ja? Welches Thema? Ja, in unsere Agenda. Bevor wir in die Agenda einsteigen. Ja, das Ding ist aus, ich sehe die Agenda. Ich meine, die ist die Hidden Agenda jetzt. Ich mache sie gleich wieder an, wenn es soweit ist. Bevor wir einsteigen, was ist so jetzt sogar mal off-topic? Bist du eigentlich glücklicher, also dieses 2 zu 5 soll ja glücklich machen. Ja, sehr gut, ja. Aber lass uns da später nochmal drüber reden. Ja, später erst. Ja, ja. Aber jetzt sind wir noch mittendrin. Also, ich finde es eigentlich ziemlich langweilig. So. Ich weiß nicht. Also, man isst halt weniger und dann irgendwie mehr oder so. Also auch weniger, ich dachte normal. Ja, nee, ist natürlich andersrum. Du isst dann in 2 Tagen nur eine Mahlzeit. Und dann kannst du ja auch so zum Beispiel Frühstück oder Abendessen. Die Idee ist, dass du 24 Stunden lang isst. Ach so, eine Mahlzeit und dann richtig viel in einer Mahlzeit. Nein. Hä? Ja, dann kapier ich es gerade auch nicht. Angenommen, du frühstückst montags. Und dann isst du nichts mehr bis Dienstag. Dann ja. Frühstückst du, dann isst du ganz normal. So, also, dann hast du 24 Stunden nichts gegessen. Ich dachte, du hast 2 Tage, wo du richtig viel isst. Michael, ich hab dich verarscht. Das war ein Scherz. Das war nicht real. Ja, dann sag so, das weil das dachte ich. Ich dachte auch, du meinst das ernst. Weil du hast doch deine Sarkasmuskarte rumliegen, heb die doch bitte hoch. Ja, es gibt keine DSD. Das hattest du aber in der Mail auch gesagt, dass das so wäre. Nein, hab ich nicht. Oder hatte ich so verstanden? Nein. Wie war das denn dann gemeint? Ja, also du isst quasi 2 Tage lang nur eine Mahlzeit. Aber du nimmst 2 Tage in der Woche, an denen isst du zum Beispiel nur Frühstück und sonst nichts. Dadurch hast du 24 Stunden nichts gegessen, bis du am nächsten Tag wieder normal weiter isst. Ja? Achso, also doch, 5 Tage praktisch normal und nur genau. 2 Tage... 2 Tage lang hast du versuchst du so zum Beispiel vielleicht nur 600 Kalorien zu essen. Ja, okay, vielleicht nehme ich auch deswegen nicht zu. Und das macht Folgendes, es erlaubt deinem Körper, dass er alte Zellen regeneriert, das repariert. Normalerweise, wenn du immer isst, dann bildet er immer wieder neue Zellen. Mhm. Unter anderem auch immer wieder neue Krebszellen oder Fettzellen. Wenn du aber irgendwann mal 24 Stunden nichts isst, dann regeneriert der die alten Zellen und repariert die. Aber diesen Modus kommt er nicht in unserer Gesellschaft. Mhm. Weil bei mir kommt es fast normalerweise schon dazu, dass ich einmal pro Woche nichts esse, weil ich es einfach vergesse. Dann machst du unterbewusst. Ich weiß nicht, dass jemand Essen vergisst, ja, aber du machst unterbewusst schon das Richtige. Ja? Ja, also das ist genial. Schon, das führt dazu, dass du Langzeit Ergebnisse hast, wie zum Beispiel jung. Nee, also du hast ein geringeres Risiko an irgendwelchen Infarkten, du hast ein geringeres Problem mit Fett. Also meine Blutwerte sind ja auch drauf. Ich habe dir letztes Blutwerte. Du hast auch so im Alter weniger Probleme mit Demenz und so weiter. Ach, ist eigentlich also tatsächlich ein großes Ding. Es wird vielleicht bald noch größer werden. Jetzt ist das hier so. Also Essen vergessen. Essen vergessen, Essen absichtlich vergessen. Und ich sage euch, es ist viel weniger schlimm, als man denkt. Ne? Also ich mache es jetzt seit 2 Wochen. Schlimm. Also solange du eine Mahlzeit nehmen kannst, ist das ja total genau, okay. Zum Beispiel nur frühstücken oder nur abends. Aber würde ich es auch nicht als Fasten bezeichnen. Ja, es funktioniert aber saugut. Erstaunlich gut. Da gibt es Daten und Zahlen und Fakten. Dieser Mann da. Ja, du wirklich nur einmal pro Woche. Jetzt sagen wir lieber 2 to 5 heißt es. Oder 5 to 2. Also du musst zweimal vergessen. Du musst dir 2 Tage aus. Ich mach's euch. Musst du das auch regelmäßig? Ja. Ey, du kannst auch variieren. Du kannst auch einmal Frühstück nur essen, einmal nur Abendessen essen. Wie ist das mit Getränken? Heute bist du nicht so ganz on-edge, weil du nichts gegessen hast. Nee, heute habe ich alles. Du darfst auch wirklich nur Wasser trinken dann? Oder? Kaffee auch, Tee. Ja, aber jetzt keine Milch rein, kein Zucker rein. Ja, keine Kalorien. Okay. Ne? Solange dass der Körper quasi 24 Stunden lang das Gefühl hat, okay, jetzt ist hier mal so eine Situation, wo ich mal jetzt hier keine neue Power kriege. Das heißt, ich muss mal langsam gucken, was kann ich eigentlich von dem alten Scheiß, den ich hier noch rumliegen habe, wieder auf Vordermann bringen. Was ist, wenn man Vordermann bringen oder abbauen? Nee, reparieren. Richtig, Zellen werden repariert. Kranke Zellen werden wieder gesund. Was ist, wenn man alternativ irgendwie alle 12 Stunden ja, habe ich gerade eben gesagt. Was ist, wenn man alternativ einfach alle 12 Stunden was isst? Also auch nur 2-mal am Tag, aber... Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Habe ich einen weißen Kittel an? Nein. Bin ich Batman? Nein. Weil ich mich ja selber schon mal gefragt habe, woran das liegt bei dem ganzen Schank, den ich fresse. Ja, also das ist einfach nicht so viel. Also das ist es halt. Und noch selten. Und manchmal vergesse ich es. Und auch gar nicht so viel. Aber Schluss jetzt mit diesem Kram. Ja, aber vielleicht kommt das ja auch dadurch. Guck dir doch die Bilder an. Ich dachte, du fastest so wirklich und wollte dich ein bisschen ärgern. Aber Michael, vielleicht kommt das ja gerade dadurch. Vielleicht kommt das dadurch, dass man sich einfach daran gewöhnt hat. Also wenn man sich an so eine Regelmäßigkeit... Also ich vermisse es ja nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, das gibt dir jetzt hier auch keine... Also es kann natürlich jeder selber entscheiden, ob er sowas mag oder macht. Und ich kann es nur empfehlen. Ja, das ist also eine BBC-Dokumentation. Drehst du mal ein Stück rüber. Du erzählst jetzt einfach mal, was du siehst. Warum? Einfach so. Weil wir sind doch nicht bei Patterns. Das sind doch keine Patterns, das ist Essen. Wir sind doch gerade auch, passt eigentlich super zum Thema. Ja, vor allem wie schön du hier dieses Besteck arrangiert hast. Ja, ja. Falsch rum. Das ist falsch rum. Was? Ich mag das so lieber, ich weiß, dass es falsch rum ist. Die Klinge zeigt nach außen. Ich finde, das wirkt runder, wenn die Klinge nach außen zeigt und andersrum sieht das total bescheuert aus. Mhm. Was siehst du denn da für leckeres Essen? Ja, aber wenn du es in die Hand nimmst, das Messer, dann muss das die Klinge doch nach innen zeigen. Ja, also Nudeln mit Soße und ein Stück Fleisch. Das ist ein Cordon Bleu. Ja. Wollte ich gerade sagen, das erkennt man. Ja, nicht sagen. Selbst gemacht. Und da? Ein Lammkarree. Karree? Nee, Karree, da sind noch die Knochen mit drin. Entschuldigung, ja, stimmt, ein Lammfilet. Ist aber ein Lammlachs. Was, echt? Ist Rinderfilet. Stimmt, zu schlecht. Mit Salat. Mit Salat. Messer wieder falsch rum. Das ist aber unscharf und das sieht komisch aus. Weißwurst. Oh nee, das ist reguläre Bratwurst, grobe Bratwurst. Schweinepenis. Mit Kartoffelpüree. Und Gemüse. Wie viel kommt denn da jetzt noch? 12. Nee, keine Ahnung, was weiß ich. Das sind lecker Spieße und ein toller Salat, habe ich selber gebastelt. Das sieht fantastisch aus, aber ich habe ja immer unseren potenziellen Hörer im Sinne. Ja, deswegen sollst du ja eigentlich auch erklären, was du siehst und nicht einfach nur gucken und sagen, sieht lecker aus. Ja, der potenzielle Hörer, der vermisst eigentlich half the fun. Ne? Der kriegt irgendwie nicht so der kriegt ja die Bilder dann auf die Website. Nein, es gibt genau 2 Bilder. Nein, es gibt mehr. Nein, es gibt 2. Ich log mich nachher mit dem Passwort ein und, ach nee, habe ich ja gar nicht. Genau, merkst du warum? Es gibt 2. Ja, dann schneid die doch einfach alle zusammen. Mach doch ein Mosaik. Mach mal ein bisschen schneller, weil. Du kannst ein Food-Puzzle basteln. Das sieht aus wie Deadmau5, wenn man dreht. Ja, genau. Das war auch der Plan, Deadmau5 zu machen. Das sind Frikadellen mit Zigeunersoße. Was sind Deadmau5? Speck und Rührei. Deadmau5 ist ein Elektro-DJ. Der heißt übrigens Deadmau5. Deadmau5. Deadmau5? Was hat er gerade mit diesem Spiegel? Der Deadmau5 ist halt so ein Typ, der geht halt immer auf die Bühne, der hat halt so 2 riesen Ohren. Ja. Also der hat so eine Maske mit so einem riesen Kopf. Der heißt nicht so, sondern der sieht so aus. Ja, klar. Ja, keine Ahnung, ich sehe so. Der heißt so und der sieht so aus. Und Deadmau5 wird halt geschrieben Deadmau5. Also 5 ist halt ein S. Aber was hat das mit diesem Bild von. Das sieht halt so aus. Also ich sehe hier Frikadellen. Ja, richtig. Und die Frikadellen sind die Ohren. Sozusagen. Ja, der Kartoffelpüree ist übrigens so gelb. Achso, du meinst, wenn du jetzt mal den Tast L drückst, wie links, dann sieht. So sieht er aus wie Deadmau5. Kurkuma da reingetan habe. Also Deadmau5. Also Deadmau5 sieht aus wie dieses Gericht aus Kartoffelbrei und Klöpsen. Ja, ich habe den noch nie gesehen. Man könnte vielleicht als Bild ja später mal hochladen, das zu überlagern mit Deadmau5. Könnte man machen, wenn man sehr viel Zeit hätte. Was ist das? Also das ist eine Rinderroulade mit Nudeln und Rotkohl. Man merkt, dass du arbeitslos bist. Du hast sehr viel Zeit. Ja, die sind uralt, die Bilder. Die habe ich viel früher gemacht. Das sind rohe Rouladen. Und nochmal Bratwurst. So, jetzt kommt der Pattern dabei. Was passt da nicht? Die Katze. Okay, Moment mal. Die Katze, ja. Ja, also sind wir ja schon bei Patterns. Ich habe das Gefühl, du schmeißt hier unsere Agenda durcheinander. Ja, das Ding ist aus, ich weiß nicht, was gerade kommt. Ja. Also, da steht aber gefährlich, das rutscht gleich runter und fällt hin. Ja. Das hat ja aber Gorilla Glas oder so, das macht nichts. Gorilla? Ach, guck mal, wann Patterns eigentlich erst kommt. Ja, ist doch egal. Also gut, dann rücken wir Patterns jetzt ausnahmsweise mal vor. Ne? Ausnahmsweise aber nur. Ich sehe hier. Also, jetzt sehe ich die Mickey Maus. Das ist Deadmau5. Okay, Deadmau5. Sieht aus wie die Frikadellen. Ungefähr. Sieht auch ungefähr aus wie das da. Das ist ein Hund und eine Katze in dem Körbchen. Beide schlafen, glaube ich. Oder hängen. Ne? Hängen oder chillen. Und das ja, der Hund will schlafen, die Katze will aber nicht, dass der Hund da ist und so. Ah. Echt, so sieht er aus, krass. Ja. Also wem sein Körbchen ist denn das? Vom Hund. Und die Katze hat sich da reingedrängelt, oder was? Ja, die Katze, die schläft da eigentlich immer drin und abends will der Hund dann halt dazu und muss sich irgendwie daneben quetschen. Okay. Tja, und was passt nicht? Die Katze. Ja, eigentlich geht das um den Bilderflow. Da war gerade die ganze Zeit Essen und dann kommt hier so ein Bild mit einem Hund und einer Katze in Körbchen. Also es gibt Nationalitäten, die würden das völlig harmonisch empfinden, was du uns jetzt Ja, sagen. Das habe ich mich auch gefragt, ob es irgendwie so Hackfleisch, halben halb Gut, aber und Katze geht. Gibt. Das geht. Also ich meine, wenn jetzt zwischendurch, wenn du jetzt ein Bild gezeigt hättest von einem Rind, dann würden wir das auch nicht als harmonisch empfinden. Ja, Oder das man sieht doch in einem Rind nicht direkt essen. Ich schon. Was kommt dann noch alles? Es ist vorbei. Das sind sehr gute Burger, das sieht sehr schön aus. Und du hast die Band selber gemacht, hast du bei gesagt? Bei dem nicht. Und bei dem nicht. Beim letzten Bild da, den habe ich selber gemacht. Speckmantel. Das ist wieder Deadmau5. Oh ja, das sieht aber auch ein bisschen anders aus. Das sieht eher aus wie ein Penis. Und du willst diese ganzen Bilder unserem Zuhörer vorenthalten. Nee, du kannst sie gerne zu einem Bild zusammen mergen. Ja. Und dann kann ich das so landen, solange es noch eine halbe Stunde nachdem der Podcast fertig ist, schaffst, weil dann lade ich den ganzen Bullshit. Wir müssen echt nochmal Burger machen, jetzt habe ich voll Hunger gekriegt. Ja, der ist übrigens mit eigenem Bun gebastelt. Aus eigenem Bun? Mit eigenem Bun. Mit einem Bun. Kennst du, typisch im eigenen Saft ist Burger im eigenen Bun. Ja. Hast du denn... Er schlägt mich in seinen Bun. Hast du denn hier das Brot wirklich selber gemacht? Hier das Brot, den Bun. Das, aber das Brot hast du selber gemacht. Du bist aufs Feld gegangen und hast die... Ja, Ähren. Die Ähren hast du... Mit dem Mähdrescher. Und weißt du, was dazu gut passt? Mit der Sense habe ich das Korn gemacht. Der ist echt? Nein. Zum Mähdrescher passt perfekt das erste von Weijer Supergau. Ich habe einen neuen Beitrag zum Thema Weijer Supergau und das passt perfekt zum Mähdrescher. Warum? Ja, nämlich, okay. Folgende Situation, ja? Weijer. Mähdrescher. Supergau. Schnitzel. Folgende Situation, ja. Weichei, Supergau. Das Getriebe von deinem Mini-Bagger ist kaputt. Mini-Banner? Das Getriebe von deinem Mini-Buggy. Mini-Buggy? Das Mini-Buggy oder von Mini-Bagger? Mini-Bagger. So ist einer zum Treten? Das Getriebe von deinem Mini-Bagger. So für Kinder oder so? Nein, real. Für Erwachsene. Real, nur halt nicht so. Aber in klein. Ein Bagger, in dem du ein Ein-Mann-Bagger. Das Getriebe von einem Mini-Bagger ist kaputt. Aber es ist gelb und kann nicht schwimmen. Was gelb und kann nicht schwimmen? Ja. Mini-Bagger? Bagger, aber warum? Hat nur einen Arm. Okay, also, das Getriebe von einem Mini-Bagger ist kaputt. Ich kann es auch gerne nochmal auf Polnisch sagen. Swarte Kurse. Swarte Kurse könnte sein, aber ich glaube, es heißt Mini-Koperka. Ma Problem. Und dann das Wort für Getriebe, was ich nicht kann. Was heißt denn? Kuper, ja, es heißt mit. Also ich dachte, so von wegen die Erklärung. Also Mini Koperka ist Mini Bagger. Ich bin gerade noch so ein bisschen beeinflusst von meinem Urlaub, deswegen möchte ich gerne, dass wir hier vielleicht alles auf Polnisch auch machen. Also Mini Koperka, Ma Problem. Und dann das Wort für Getriebe. Wir sind aber Getriebe, weiß ja keiner, dass es nicht Polnisch ist. Im Akkusativ. Wen oder was hat er Problem mit? Also vielleicht. Wem oder was hat er ein Problem mit? Jetzt war Getriebe. Was ist es? Angenommen, du hast Minibug angenommen, der hat einen Getriebeschaden. Bist du ein Weichei oder ist es der Supergau? Was hast du vor? Du willst buggern. Ist doch klar. Minibugger. Du kannst ja Minibugger nicht so wie eine Schaufel ersetzen. Wir reden schon von einem Gerät mit so variablem von Oberteil. Der Gerät. Der hat zwei unten da, wie heißt es, Rollen. Diese Dinge, die der Panzer auch hat. Ketten. Und ernsthaft Ketten, vorne ja. So... Pff, weißt du, wusstest du, dass man für Kettenfahrzeuge den Führerschleim Klasse F braucht? Den Führerschleim? Brauchst du Führerschleim? Führerschleim. Führerschleim. Könnte was völlig anderes sein. Klasse SS. Ja, der Führerschleim Klasse SS. Okay, nochmal was? F. Klasse F. F? Wie viel? Ja, F wie Mini-Bagger. F wie Mini-Bagger. Ficken Mini-Bagger. Nein, das wusste ich nicht. Aber lass uns doch mal bitte ernst bleiben. Was ist es? Weichei. Genau. Weil als Kfz-Mechaniker kann man das Getriebe ja zerlegen. Achso, er war Kfz-Mechaniker. Ganz normaler Pole kannst du das Getriebe von deinem Minibagger reparieren. Du musst überhaupt kein Mechaniker sein. Du hast einfach die Skills. Du bist geboren mit den Skills, einen Minibagger zu reparieren. Kommt drauf an, wie alt dieser Minibagger ist. Nee, ist eigentlich egal. Die neuen sind ja voll mit Elektronik. Da kannst du doch Bauteile ausleihen. Da kannst du deinen Kumpel anrufen und der kann mit den Polen Sachen. Aber in Polen sind die noch nicht voller Technik. Möglich. Ja, genau. Ja. Naja, weiß nicht. Also das war auch die Prämisse, dass das alles in Polen stattfindet. Ja. Deswegen habe ich ja Mini Koperka gesagt. Statt Mini Bagger. Bagger und Koperka sind beides gute Wörter eigentlich. Wie war das? Ja, es ist halt mit. Also zum Beispiel, Kawa Zmlekiem heißt Kaffee mit Milch. Kawa Zmlekiem. Folgende Situation: Du möchtest einen großen Hähnchenburger kaufen in einem Geschäft deiner Wahl und die Hähnchenburger sind alle. War schon super gau. Wo sind die Alternativen? Auf Polnisch: wu ist www. Kropka, Punkt. Duży Kurczak Burger, Kropka.pl. Wu Duży Kurczak Burger, Kropka.pl. Das ist große Hähnchenburger. Wie mein Fahrrad Dunabur oder was? Www. Duży Kurczak Burger, Kropka.pl. Zum Beispiel. Also angenommen, du hast voll Bock auf einen großen Hähnchenburger und du kommst zu dem entsprechenden Geschäft und die sind aus. Es gibt nur kleine oder was? Oder komplett aus? Weiß ich nicht, gibt keine. Ja, hast du Hunger? Ja. Super GAU? Weicher. Warum? Du kannst dir natürlich mit deinen Skills sowas wie hier auf dem Bild basteln wahrscheinlich. Es gibt auch eine Fritteuse, da kann man auch irgendwas reinschmeißen, das ist immer lecker. Aber du hast ja jetzt gerade in dem Moment Bock drauf. Ist Bock. Weißt du, und das Problem ist, du musst ja, wenn du das nicht machst, einfach nach Hause fahren und den ganzen aber Scheiß machen. Der Laden, der bietet ja nicht nur, was war das, Hühnchen? Duschen, Grutschen, Burger, Bär. Genau das. Achso, sind nur die Großen alle. Dann ja, Duschen, Grutschen, Burger, Bär. Kannst du zwei kleine essen, schon einen großen? Ja. Dann ist es eigentlich eher so eine weiche Sache gewesen. Ja. Weniger Super-GAU. Also du bist eher für Super-GAU und dann erklär doch mal warum. Nee, ich bin für weicher. Du bist ein weicher, wenn du dich nicht mit zwei kleinen zufrieden gibst. Ja, genau. Ich dachte, es gibt keine kleinen. Ich dachte, wir kommen gleich auch andere Produkte. Sag mal, sind hier die Bezeichnungen auf den Obstordnern neu? Ne, die sind schon immer da. Echt krass, die habe ich noch nie gesehen. Es grenzt fast an die dramatische Minute, was wir hier machen. Duschi Kurczak Burger ist alle. Das Getriebe von deinem Minibagger ist kaputt. Und du bist verwirrt, weil auf den Obstordnern neue Bezeichnungen draufstehen. Ja, voll der Super-GAU. Dabei haben wir die Sektion schon längst rausgeschmissen. Es und gab nie eine Sektion. Zum Abschluss nochmal. Super Retro. Question F. Und zwar, wer ist der größte Whistleblower? Snowden, Assange oder deine Mutter? Das ist ja keine typische Castianes gewesen. Ja, stimmt, ich habe nicht das klassische Format eingehalten, nee. Aber vielleicht ist es. Jetzt habe ich die Frage auch nicht verstanden. Also meine oder nennen deine Mutter? New Castianes. New Style. Dann brauche ich die Frage noch. Wer ist der größte Whistleblower? Assange, Snowden oder deine Mutter? Also, welche jetzt? Meine oder deine? Deine. Oder meine? Deine. Das ist deine. Deine? Deine. Eure? Aber deine Mutter ist Assange. Dem seine. Dem seine Mutter. Wessen? Dem. Wessen dem? Wo? Ihr versteht euch in Widersprüchen. In eurer Argumentation? Nee, ich hab doch schon gesagt, meine Mutter. Ihr versucht euch abzulenken? Ich hab doch schon gesagt, meine Mutter. Deine Mutter? Ja, klar, meine. Ach so. Nicht deine. Ich dachte, dem seine. Nee, meine. Gut. Genug mit diesen Albernheiten. Kommen wir mal zum ernsthaften Teil der Diskussion. Nee. Ich steig da mal aus. Nächste Segment. Also, war ich schon super gaus fertig. Jetzt kommt Least Lickable Objects. Least Lickable Objects? Ja, wir haben es in der letzten Episode schon ein bisschen LLO. Ausgedeutet. Und es war so erfolgreich, weil ich habe Leserfeedback erhalten, dass Least Lickable Objects zu den Top-Themen der letzten Sendung gehört hätte. Ja, aber da wollte... Wow. Nee, okay, das ist ein bisschen lustig. Was? Die Least Lickable Objects? Mhm. Hast du gehört die letzte Folge? Nee. Ja, dann weißt du aber gar nicht, was die Least Lickable Objects sind. Nee, ich weiß, aber unser nächstes Projekt geht in diese Richtung. Wem sein nächstes Projekt, ey? Unseren. Und ihr habt ein Projekt, das mit Least Lickable Objects irgendwie zusammenhängt, ja? Ja, sogar sehr stark. Also wir haben ja Least Lickable Objects herausgedeutet in der letzten Folge. Was gab es? Also Augenbälle? Ja, es fing an mit hier Oculolinctus. Oculolinctus, ja, weil es in Japan den Trend gibt, Augenbälle zu lecken. Ja. Aber da möchte ich jetzt nicht mal tiefer reingehen, wenn du nicht weißt, was es ist. Hör dir bitte Episode 15 an, da geht es hauptsächlich um Oculolinctus. Oculolinctus ist ein Latein. Wann war denn die Folge? Ja, die ist schon länger her, wir hatten ja Sommerpause. Hast du die mitbekommen? Wie Rocher. Doch. Ja? Doch, sicher. Wie alles von Rocher haben wir auch die guten Sachen von uns. Sommerpause. Und wir hatten nur noch Klobürsten. Oder dass ich noch ein paar gebunkert habe. Klobürsten. Ja, das ist, fand ich, glaube ich, als Least Lickable Object in deinem Bad. Oder nee, grundsätzlich eine Klobürste. Ja, du warst doch super kritisch, wenn es darum geht, wie oft die schon benutzt worden sein darf. Ja, nullmal. Ne, eins. Also Maximum eins. Ja, nach eins dann nicht mehr. Ja, ist ja voll. Ja, also nullmal darf man sie benutzen, damit man noch dran lecken kann. Ja, gell. Okay. Würdest du an der unbenutzten Klobürste lecken? Also eine Frische aus dem Supermarkt, du kaufst eine neue Super, du kaufst eine neue Klobürste, die ist eingepackt. Ja, aber ungern. Dran lecken. Aber wenn, wie oft muss es benutzt worden sein, dass du sagst, ach, jetzt lieber nicht mehr dran lecken? Einmal. Ich habe also übelst krasse, knüppelharte, hardcore Schnittpunkte. Du wolltest ja noch nicht mal an der Unterseite der Brille lecken. Nein, an der Unterseite, auf der Oberseite der Waage wollte ich nicht lecken, weil da steht man immer mit den Füßen drauf. Und die macht man nie sauber. Ja, aber du fandst auch die Unterseite der Klobrille schlimm. Ach ja, die Klobrille, ja, gut. Ja, sicher. Und die mache ich auch nie sauber, ist ja klar. Ich würde die auch immer sauber, auch wenn ich die sauber mache, ich würde selbst nachdem ich sie sauber gemacht habe, nicht dran lenken. Nee? Nee. Angenommen, du hast gerade die Klobürste voll im Wasser so ausgespült. Sie ist ja sauber. Im Klo. Habe ich schon die Geschichte erzählt, wo mein Hausmeister bis zum Ellenbogen in meiner Toilette gesteckt hat? Ja. Okay. Gab es da nicht ein Video zu? Habe ich sie schon im Podcast erzählt? Nein. Heben wir uns fürs nächste Mal auf. Mit Video. Least Legible Object. Da gibt es kein Video, da gibt es nur Fotos. Von. Ja, das war jetzt die nächste. Also auf nein, was ist dein Least? Die Agenda ist wieder hinten. Ja, nee, die ist mein persönliches Least Legible Object. Ja. Da habe ich mir so jetzt noch nicht so ganz konkrete Gedanken drüber gemacht. Also, genau, an was würdest du jetzt am wenigsten gerne lecken? Scheiße. Ja, gut. Oder muss es ein Objekt sein? Es muss wirklich was sein. Es muss eigentlich ein Objekt sein. Ich meine, Shit ist auch ein Objekt, aber. Hanky. Wie Hanky der Weihnachtscode. Hanky der Weihnachtscode, der ist ja auch eigentlich nur scheiße. Okay, wo will ich nicht dran lecken? Least Legible Objects, definieren wir mal diesen Raum hier. Mit euch drin oder ohne euch? Ja, nehmen wir uns mal raus. Okay, sonst hätte ich jetzt eine Antwort. Was ist in diesem Raum für dich das Least Legible Object? Oder denk an deine Wohnung, du darfst auch an deine Wohnung denken. Ja. Ja, nimm doch diesen Raum, den kennt ihr ja schon, weil wegen der Obstordner. Obst! Ja. Oh, ich hab richtig Hunger. So Obstsalat. Kann man die eigentlich zusammen ineinander verschachteln, diese Ordner? Die könnten noch einen machen, wo nur Obst, wo Obstsalat Obst gehört. Ja, ja, genau, Obst. Also. Okay. Und diesen Taschentücher. Die Taschentücher im Müll, die Papiertaschentücher im Müll sind für dich das Least. In diesem Raum schon, glaube ich, ja. Es ist das, wo wahrscheinlich am meisten Bakterien dran sind. Vielleicht habe ich sie ja nur benutzt, um meine Brille zu putzen. Wobei diese schön vergilbte, weiße Box. Darf ich dran lecken? Ja. Was denn für, ich hole sie mal eben. Was ist denn eine weiße Box denn? Die war mal weiß. Was ist denn für eine weiße Box? Da, die Festplatte. Das Subwoofer-Ding ist. Achso, ja, die ist jetzt eher so braun. Naja, gut. An dem Konzept müssen wir auch noch ein bisschen arbeiten, denn einfach nur Sachen aufzuzählen, die wir eklig finden. Ja, das hast du einfach mal wieder so da auf die Hidden Agenda. Ich weiß nicht, wie das da drauf kommt. Ja, ich, ja. So, hast du mal, mach mal ein neues Intro. Wo ist denn eigentlich dein Ding? In der Hose. Ja, hol mal raus und dann Whistleblower. Ja. Der Rossi, die Sebo ist Whistleblower, Michael. Komm, nee. Geh mal los. Nee. Brauch mal die Whistle, Alter. Ich wollte das zum Abschluss mal reinbringen. Ja. Nee, da musst du sagen, ich hätte Hallenbad. Es war das der neue Hit. Das ist der neue Lied von Helge Schneider. Der neue Hit von Helge S. Dem wir andere Hits verdanken wie das Telefon klingelt. Ich bin im Keller, das Telefon klingelt, ich laufe rauf. Nein. Doch du bist schneller. Nein. Du bist im Telefon. Das Telefon klingelt und ich bin im Keller, vielleicht nur verwirrt, doch ich bin schneller. Ja, jetzt hast du es auch. ja, gut. Käsebrot. Lesen im weitesten Sinne ist jetzt. Das war die Einladung, deine Einladung gerade. Achso. Hast du nicht erkannt? Ja, doch, klar. Für sie mein Lesen im weitesten Sinne. Fangen wir bei dir an. Do no harm. Also, das ist im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne lesen, weil das ist eine Serie. Fernsehserie. Ja. Zählt auch. Das ist gut. Ja, yeah, ich weiß, deswegen habe ich es ja gesagt. Hör mal auf, da dran rumzumachen. Die wahrscheinlich nie nach Deutschland kommen wird, weil die wurde nach 3 Folgen in den USA schon gecancelt. Jetzt wird der Rest noch verwurstet der ersten Staffel. Ist eigentlich ziemlich cool, aber in Deutschland wird man es nie gucken können. Es sei denn, sie brauchen Geld und verkaufen es trotzdem noch auf irgendeine Art und Weise an die Synchro-Firmen. Do No Harm, warum ist es gut? Da ist so ein Typ, der hat eine gespaltene Persönlichkeit und zwar ab 8.25 Uhr abends nimmt sein alter Ego über bis 8.25 Uhr morgens. Mhm. Und er hat es geschafft, den 5 Jahre lang zu unterdrücken durch irgendwelche Zauberdrogen oder Mittel. Und er kommt jetzt aber wieder durch, weil die Drogen nicht mehr helfen. Und er versaut ihm das Leben und die bekämpfen sich praktisch gegenseitig. Also es ist dieselbe Person, die sich praktisch bekämpft. Mhm. Er wacht dann auf und ist im Das Konzept Krass. Klingt eigentlich ganz cool, ne? Das ist okay, auch super gut gemacht. Und der das klassische Dr. Jekyll Mr. Hyde. Nee. Wie nee? Hört sich jetzt ungefähr genauso an. Das ist genau die Geschichte. Die sich gegenseitig. Ja, klar. Ich kenne auch nicht so im Detail. Okay, also das ist genau die Geschichte quasi? Ne? Ach, ich war gerade beim Hulk. Nee, Hulk nicht so. Das ist Dr. Jekyll und Mr. Hulk. Ja. Aber wer ist denn der Doktor vom Hulk? Dr. Jekyll und Mr. Hulk? Nee, nicht Mr. Hulk, sondern. Von Hulk Hogan meinst du? Nee, Hulk, der Hulk, das grüne Monster. Hulk. Hulk, ja. Hier mit den riesen Fäusten und so. Der transformiert sich ja auch erst, wenn er wütend wird, der Hulk. Ja, wenn er wütend wird, aber nicht um eine bestimmte Ja, wie heißt denn der Doktor, der, wenn er wütend wird, zum Hulk wird? Keine Ahnung, Dr. Hulk? Dr. Hulk wird Dr. Hulk wird zu Mr. Dr. Hulk. Green. Dr. Hulk and ja, Mr. Green. Hulk. Dr. Green. Dr. Green, klingt gut. Dr. Green Thumb. Okay. Ja. Ja, okay. Du so, nur ja. Harm kannst du empfehlen, ja? Ich finde die sehr gut, die Serie, ja. Da, obwohl es nur 3 Folgen gibt. Weil's, nee, es gibt Warum wurde die denn abgesetzt? Wahrscheinlich keine Einschaltquoten oder so. Wenn die Qualität gut ist und das Konzept klingt auch ganz gut. So. Ja, die Amis, die gucken halt gerne andere Sachen. Mhm. Zum Beispiel Homeland gucken sie, glaube ich, gerade. Und natürlich jetzt gerade die letzten 8 Folgen von Breaking Bad. Aber da dürfen wir ja nicht drüber reden, weil jemand es scheiße findet. Nee, ich glaube, alle finden es scheiße. Ja. Es ist so lahm und boring. Komm, nicht nochmal. Du musst es nicht nochmal wiedergeben. Wir kennen ja deinen Standpunkt. Ich habe was gelesen. Ja, Buch. Ist das Buch, das da unten auf dem Telefon links liegt? Nee. Telefon, Mann. Ich habe gelesen, ich lese ein neues Buch jetzt gerade, darf ich eigentlich sagen. Und zwar heißt es Homicide von David Simon, der Typ, der The Wire später gemacht hat. The Wire, eine der bekanntesten, erfolgreichsten Serien. Ich kenne es nicht. Also ich kenne den Namen, aber ich habe es nicht gesehen. Wichtige HBO-Serie, die, so eine Serie, die... Oh, HBO, das ist gut, da sieht man auch Nippel. Ja, es geht um Nippel, eigentlich hauptsächlich. Also da sind so Typen, die sind als Polizisten verkleidet, aber Typen du siehst halt... Typen mit Nippeln, genau, interessieren mich eher weniger. Und dann sind da die Typen, die sind als Drogendealer verkleidet, aber du siehst halt auch ihre Nippel. Und dann treffen die sich und die unterhalten sich, aber die haben die auch Zeit, so Hosen an, ohne Arsch, also wo der Arsch ausgeschnitten ist? In der Mitte ist noch so ein kleiner Schlitz, glaube ich, so ein Stück mit Leder. Schlitz? So ein Leder-Latex-Schlitz. Schlitz? Mit Eingriff. Hosen ohne Schlitz. Mit Schlitz. Mit Eingriff. Darum geht es ungefähr. Werden da auch Least Lickable Objects. Ja, Least Lickable Objects bei The Wire haben ein anderes Kaliber als das, was okay. wir in dem Raum so zum Beispiel vorfinden würden. Auf jeden Fall David Simon, Homicide, super Buch. Ich mag es immer gerne, wenn ich über die fiese Welt Baltimore und deren Drogenabhängige lesen kann, weil es ist schon eine andere Welt. Und wir leben da nicht. Wir leben hier in so einer Welt, da gibt es nicht ganz... Ich meine, hier gibt es Drogenabhängige. Ich war 1,5 Wochen in Baltimore. Du warst in Baltimore? Erzähl mal was. Also ich war bei einem Freund, der nach der Schule dahin gegangen ist, da geblieben ist. Und dann war ich an einem Tag in so einer Mall. Und die Frau von ihm erzählte dann so, dass, also so total locker, ne? Also so waren dann in so einem Parkhaus drin, von so einer Mall. Und dann auf dem Weg zu dieser Mall vom Parkplatz zum Eingang von der Mall meinte die dann so, ja, hier wurde letzte Woche jemand mit so einer abgeschnittenen Pumpgun erschossen, yeah. um das Portemonnaie zu klauen. Das ist blöd. Aber so total normal. Ja. Ja. Fand ich total krass. Muss ich sagen, sowas ist mir auch selbst mal passiert. Ich wurde auch wieder abgeschlossen. Nein, ich war in Wien. Und da bin ich jeden Morgen quasi zur U-Bahn gelaufen. Und an dem einen Morgen sind wir irgendwie einen anderen Weg gelaufen. Und den Weg, den wir normalerweise gelaufen sind, hat ein Mann seine Frau erstochen. Um die Uhrzeit ungefähr, genau auf dem Weg. Und da waren in den Nachrichten, in so Standard AT, ist so eine Wiener große Tageszeitung, auf der Webseite waren so die Bilder und da war so das. Waren die Geschäfte zu sehen, wo ich jeden Morgen quasi dann vorbeigelaufen bin. Das war irgendwie so komisch. Sag mal, in Wien gibt es doch den Prater. Prater, ja. Ist das ein Krater aus Pizza oder so? Genau. Pizza-Krater. Deswegen heißt er Prater, ne? Ja, was ist das? Ja, Prater. Pizza, Krater. Ja, genau, okay, gut. Wollte ich nur mal sicherstellen. Das ist quasi, das ist eigentlich ein natürlicher Krater, aber der ist halt mit Pizzas ausgekleidet. Ja, der ist so komplett, so halb rund wie so eine Schale. Halb rundförmig ist er ausgekleidet mit frischen und alten Pizzas. Du kannst sie durchfressen, musst halt Glück oder Pech. Wenn du Pech hast, hast du eine alte Pizza erwischt. Oder eine mit Fungi. Dann gibt es seit 1863 und manche Pizzas sind halt schon echt genauso alt. Und da musst du dann wirklich aufpassen, ob du, ne, musst du gucken, wie sehen die aus, was sind die Beläge, weil 1863 waren die Belagkultur von Pizza war eine andere. Ja. Du hast andere Sachen auf der Pizza gehabt, ja. Sagen wir, Pommes. Nee. Schnitzel. Nein. Pizza Schnitzel gab's doch früher. Nein. 1863 gab es keine Pizza Schnitzel. Nutella. Ja, glaub, klar, Wiener Pizza Schnitzel. Pizza Wiener Schnitzel ist erfunden worden 1883, das hast du ja wechselt. 1683, das guckt man jetzt. Ja, 86. Ja, mein Scanner, der vertauscht manchmal die Zahlen, wenn ich was einscanne. Flachbrettscanner oder dieser Handscanner? Pizzascanner. Ich habe einen Pizzascanner. Du hast einen Pizzascanner? Der ist so rund, oder? Ja, richtig. Der scannt auch so einen Kreis unten. Weißt du? Der scannt die einzelnen Slices. Du kannst komplett die Pizza als einscannen. Du kannst dann am Ende so das Gerät, die Software dabei ist, so, kannst du sagen, so 8 Stücke, 12 Stücke, genau, macht er automatisch richtig. die Stückung die Slices, und so weiter. Ja. Ja. Genau. Ist ja perfekt eigentlich. Ja. Nur genau. Wie ist es? Angenommen, wie rum musst du die drauf tun? So, also lotrecht? Also nee, du kannst sie mit der Unterseite nach unten auch. Dann der kommt von oben, der scannt von oben. Der scannt von oben. Das heißt, ja. Du musst sie nicht mit dem Belag auf die Scheibe matschen. Ja, nee. Sondern du kannst sie ganz normal aus der Packung drauflegen. Drauflegen, ja. Und dann den Deckel zu. Es gibt aber auch welche mit Duplex-Einheit, die scannen dir auch den Boden. Ah, ja. Ja. Und scannen die gleichzeitig Boden und Deckel oder fährt es dann aus? Genau. Nee, nee, ist Angenommen, du hast eine Pizza mit Wurstrand, kann er das erkennen? Ich glaube nicht. Hä? Ich glaube, vielleicht die neuesten Modelle. Die Cheesy Crust aber schon. Nee, auch noch nicht. Also ich hatte ja mal einen Kollegen, der hat immer gerne vegetarische Pizza mit Wurstrand bestellt. Hab ich das schon erzählt? Nein, hast du nicht. Du nichts zu wissen. Das hätte ich schon erzählt. Ohne ernsthaft. Also ernsthaft. Der Typ hat eine Veggie-Pizza bestellt mit Wurstrand. Und war Vegetarier, oder? Nee, war er nicht. Ja. Oder hat es nicht gewusst? Er hat es nicht gewusst, weil er sie nicht gescannt hat. Er hat nicht gewusst, dass er kein Vegetar. Ah, weil er sie nicht gescannt hat. Ja, da schließt sich der Kreis und der Kreis ist so rund wie die Pizza. Genau. Machen wir mal weiter. Wunderbar. Was war das Thema gerade? Lese im weitesten Sinne. Prater. Jetzt kommt, ich leite es ein, du hast das letzte Segment eingelitten. Das geht so. Erzähl mal noch, unterhalt euch mal. Ich muss mir meinen ersten Satz noch mal ausdenken. Den habe ich nämlich total vergessen. Ich habe den nämlich für vor 3 Wochen oder so vorbereitet. Hä? Ja, und dann kam auf einmal die Sommerpause und so. Okay. Müsst du kurz rausgehen? Soll ich? Weiß ich nicht. Du musst nicht, wenn du willst. Okay. Also sag doch mal, was die Section ist, weil du weißt ja gar nicht, was jetzt die Section ist. Wir machen jetzt Improv-Section. Ja. Wir wollen nämlich lernen, wie es geht. Okay. Und dafür braucht... Einer bringt so ein Frame mit. Einfach nur irgendwas, Frame, sowas, okay. Um so ein bisschen so anschauen. Ich habe nach Frame gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ja, und wir gehen so volle Kanne Improv. Ja? Du nimmst jetzt eine völlig andere Figur ein. Ja, du bist jetzt nicht mehr du. Wir reden jetzt auch nicht mehr von Pizzascanner. Okay, alles klar. Also neben den genannten Vorteilen bietet das Verfahren eine Gewinneinsparung von 37% und ist deshalb sehr zu empfehlen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Ja, warum haben wir trotz 37%, 37 sagten Sie? Sie sind doch vor 5 Minuten erst in diesen Raum gekommen. Ja, aber ich habe ja... Sie maßen sich an, eine Frage zu stellen. Ich habe ja Ihre Zusammenfassung gehört. 37% Ersparnis, ja? Und trotzdem haben wir mehr Plastik verbraucht. Ja, natürlich, aber das Plastik ist günstiger als die Kinderarbeit und lässt sich auch besser vermarkten. Aber, Ja, haben Sie auch schon mal, Entschuldigung, ja, hier. Ja, ja, also Sie müssen jetzt mal entscheiden, wer reden darf. Gibt es hier eine Reihenfolge, darf ich nochmal was sagen oder ist er jetzt dran? Überrumpeln Sie mich doch nicht so. Okay. Beherrschen Sie sich, ich gebe die Frage an Sie, ja. Ja, aber wie ist das mit der Umweltbelastung auf Langzeit, wenn Sie auch mehr Plastik verwenden? Ja, der Plan ist ja... Also meine Kinder ist eine regenerative Energiequelle und Plastik ist etwas, was wir nie mehr wegkriegen, ne? Kinder? Ja, die regenerieren sich ja, da gibt es immer wieder neue Generationen. Lassen Sie mich doch die Frage erstmal beantworten, bevor Sie sich wieder aufregen. Ja, mich regt das aber auf. Ziel ist es doch, den achten Kontinent zu verfestigen. Der im Pazifik rumschwimmt, da kann man noch nicht drauf wohnen, leben und gehen. Da muss noch mehr Plastik hinzukommen. Dass sich eine solide Oberfläche bildet, die dann mit Erde angereichert werden kann, um einen neuen Kontinent zu gründen. Ja, aber die dünstet ja die ganze Zeit die gefährlichen Stoffe aus. Das können Sie jetzt nicht ernst meinen. Die Erde bedeckt ja die Plastikschicht. Es ist ja ökologisch angebautes Plastik. Abgebaut. Oder angebaut. Ist angebautes Plastik extra für den Zweck, die Plastikinsel als achten Kontinent zu etablieren. Und dann mit Erde zu verfestigen, zu so einer Art Halbinsel. Habe ich das richtig verstanden? Nee. Sie haben ja sowieso nicht zugehört. Ihre Fragen beantworte ich gar nicht erst. Ich habe sie doch erst 5 Minuten vor Schluss reinkommen sehen. Ja, trotzdem weiß ich alles. Und zwar alles besser. Die Plastikinsel muss bleiben und sie muss mit Erde zu einem festen Eiland angereichert werden, damit die Überbevölkerung Platz hat, sich auszudehnen. Richtig. Ja. Damit da dann die Kinder arbeiten können, die das zukünftige Produkt herstellen? Was für ein Produkt? Was denn für ein Produkt? Du, sie... Die was für ein Produkt? Sie reißen diesen Zusammenhang hier auseinander, wie... Es geht doch um die Herstellung des Produkts. Welches Produkt eigentlich? Naja. Das war eigentlich die Prämisse dieser 37%. Ist jetzt schon vorbei? Ich habe eigentlich getrötet, das wird Nichts ist vorbei, solange nicht geklärt ist, wo die 37% herkommen überhaupt. Vom Produkt? Du mit deinem blöden Scheiß Plastik. Damit habe ich nicht gerechnet. Also eigentlich hätte ich damit rechnen können, weil du ja immer nicht über deine blöden Kontaktlinsen rübergekommen bist, dass da Eiweißlösemittel drüber gekippt werden muss und so. Überleg dir mal. Also ich bin jetzt oft der Improv-Section. Wir sind offen, oder was? Ja, ja, ich habe ja schon getrötet, weil ich nicht wusste, wo das Ganze hingeht. Also an sich Improv... Improv heißt immer Ja sagen. Ja, Improv heißt aber auch, wenn ich in irgendeine Richtung gehe, kannst du nicht sagen, nein, das ist jetzt Quatsch. Würde ich mal so, jetzt sagen wir mal so als These in den Raum stellen. Ja, Improv bedeutet vielleicht, da macht einer was, der geht in eine Richtung, die du nicht erwartet hast, da musst du mitgehen. Das ist das, was es von dir erwartet. Wollte ich aber nicht. Okay, also da müssen wir natürlich mal überdenken, ob wir eine Improv-Section haben sollten. Ich habe mir das anders vorgestellt. Aber, wenn du dir das schon im Vorfeld vorgestellt hast, dann ist es ja kein Improv gewesen. Dann hast du dir das ja schon im Vorfeld vorgestellt. Ich habe mir nur den Rahmen vorgestellt und wo ich hingehen wollte, aber du bist ja auf nichts eingegangen von dem, was ich gesagt habe. Was? Hä? Ich habe die Zahlen wieder benutzt, die du gesagt hast. Ich habe ungefähr versucht, die Situation aufrechtzuerhalten, dass wir uns sitzen, dass es so eine Art Rede ist. Ich habe ungefähr alles wiedergegeben, was du gesagt hast. Ja, meinetwegen, ich habe nicht aufgepasst. Das ist natürlich ein anderes Problem. Ja, also da kommen wir der Sache auf den Grund. Wir müssen uns prinzipiell mal Gedanken darüber machen. Vielleicht sollte mal auch einer was darüber lesen. Ja, ich habe heute was dazu gelesen. Ja? Und ich habe gelesen, es gibt keinen Improv-Frame. Dieses Wort habe ich nicht gefunden. Ja, nein, weil ich habe das auch nur so. Ich dachte, zur Müllinsel was lesen. Zur Müllinsel kannst du auch was lesen. Nee, also Frame habe ich auch einfach nur so. Weil ich stelle es so vor: Ich gebe den Frame zum Beispiel. Rede 101010 oder? Ja, so. Ich gebe dir irgendwie halt irgendeine Rahmenhandlung vor und daraus mache ich was. Es gibt den iFrame. Also, das geht. Die kenne ich nicht. Was machen die? Die iFrames? Ja. Sind eingebettete Webseiten. Die iFrames. Ja, doch, die kenne ich. Ja, die finde ich eigentlich cool. Aber was hast du denn heute gelesen? Funktionieren aber auf mobilen Geräten. Sag mal, was du gelesen hast. Ja, dass es da so unterschiedliche Levels gibt und keine Ahnung was. Und eigentlich habe ich Big Bang Theory geguckt und da gibt es die Folge, wo der Sheldon ein bisschen was lernen will. Ja, genau, die hatte ich auch direkt gerade im Kopf als Improv. Da sagt dann die Penny, Improv ist immer Ja sagen. Ja? Okay. Und der Sheldon, der will halt seinen Ice Cream Cone haben in einem Schuhgeschäft. Und die Penny will es immer, die sagt dann, oh ja, wir verkaufen Schuhe und Ice Cream und. Dann sagt Sheldon, ja, das ist so Konzept überdenken. In einer Irrenanstalt oder so. Ja. Ich will keinem von euch oder mir selber auf die Füße treten, aber ich fürchte, die Improv-Section muss noch ein bisschen erweitert werden, bevor wir sie in der nächsten Episode wieder... Die muss auf jeden Fall optimiert werden. An der Improv-Section müssen wir quasi noch so ein bisschen, so improvisiert werden. Ja, ich war auch heute nicht so wirklich dabei. Ja. Trotzdem war es ja schon ganz gut. Immer positiv bleiben, ja. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ich wollte halt irgendwie so einen Vortrag, das Ende von einem Vortrag, wo es eigentlich nicht um irgendein Thema geht, hinschmeißen und dann habe ich damit gerechnet, dass du irgendwas sagst und ich wollte dich direkt wieder rausschmeißen, dass du erst gekommen bist. Okay, du hast quasi diesen kompletten Improv-Vortrag in deinem Kopf schon vorgedacht. Sondern einfach nur das war's. Ah, okay. Ja. Und du wärst die Security gewesen oder mein Assistent. Ah, das hat er sich auch schon vorher überlegt. Also ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen was drüber lesen, bevor wir das nochmal machen, denn... Jetzt geht ja viel, viel mehr im Prof als nur blöde Geschichten erzählen. Ja, möglich, ja. Nur keiner von uns weiß was drüber. Wir müssen du musst halt improvisieren und dich in eine andere Rolle einfinden. Ja, das haben wir gerade probiert. Ja, klar, aber das ist halt schwierig, das machst du halt nicht mehr eben. Genau. Ja, es ist aber ein Rollenspiel. Dungeons and Dragons. Oh, das schöne Burgerbild ist weg. Mach mal wieder. Ja. Boah, jetzt krieg ich richtig Hunger. Ja. Habt ihr schon was gegessen heute? Ja. Nein. Mittel. So mittel. Mittel viel. Ja, Mittag war ich bei Azzori und heute Abend hatte die Mutter was gekocht. Der Pizzamann neben Del Negro. Also ja, ich bin heute über ein Öcher Band gegangen, aber hat nichts gegessen. Scheiß Öcher Band, ja. Also ich habe noch ein Blättern für euch. Ja, das Blättern. Ist Hack in Nahaufnahme vom Brötchen. Okay, also es war zu leicht, aber ich habe noch eins. Oder? Ja, ist doch richtig. Dann zählt es nicht. Okay, dann machen wir mal eine Einleitung. Wie, dann zählt das nur, weil ich das so gut erraten habe? Ja, weil es natürlich so viel zu einfach war. Wir machen mal eine Einleitung für das Segment. Warte. Vielleicht bin ich doch einfach viel zu intelligent dafür. Ja, kann sein. Mutter, Muster slash Pattern. Mutter slash Pattern. Nein, nicht so laut. Okay. Wieso ist da vorne eigentlich ein Loch drin, wenn man zuhalten kann? Die Luft muss da durchfließen und dann... Ja, aber da passiert nichts, wenn ich da drauf drücke. Ja, weil da immer noch offen ist überall. Da kann die Luft ja auch raus. Aber wenn er jetzt mal alle zuhält und du da auch zuhältst, dann kommt nichts mehr raus. Und wenn du nicht zuhältst, kann er den tiefen Ton spielen. Hör mal auf, den schlimmen Ton zu spielen. Also, es war das... Schluss jetzt. Hier. Ich sehe es nicht. Mhm. Dreh mal. Du darfst nicht wischen. Muster slash Patterns. Ja, ich würde sagen, das ist... Warte, bevor du es sagst, ja. Hast du eine Vermutung? Was zu essen. Du? Ja, auch was zu essen. Ich würde es essen und auf jeden Fall dran lecken. Und ich würde sagen, das ist Apfelmus mit so der Rand von so einem Röst... Also so einem... Wie heißt das denn? So ein Röst... Kartoffelpuffer. Würdest du... Angenommen, du müsstest ein Least Legible Object definieren, ja? Würde das hier dazugehören? Unter der Prämisse, dass es wirklich so ein Ding ist, dann nicht. Ja, also das würdest du gerne essen, ne? Ja. Du auch. Ich auch. Also warte, darf ich noch mal gucken? Darf ich noch mal genauer gucken? Wenn ihr wüsstet, was ich für einen Scheiß alles esse. Das sind irgendwelche Krümel am Boden. Ich probiere erstmal, was es ist. Ja, ich glaube, das ist das, was ich gesagt habe. Runtergefallen ist. Oder vielleicht ist es doch nur ein Kieselstein. Aber dann ist es halt gegessen und so. Also ein kleiner Hinweis. Was es ist. Es ist nichts zu essen. Also was ich gesagt habe, ist beides falsch. Oh, echt? Mit kleiner Hinweis, was es sein könnte, geben euch vielleicht hier diese, also das sind ja so minimale Hinweise. Ah, das ist Käse aus so einem Ding, so diese Sandwich-Maker. Ja, richtig. Das sind die Reste, die festgeklebten, ekelhaften Reste. So Sandwich-Maker. Vom Sandwich-Maker, richtig. So sah das aus. Das ist doch total genial, denn wieso esst ihr das nicht? Ich nenne es den Sandwich Merger bei uns auf der Arbeit. Der Sandwich Merger, weil Sandwich Also auf der Arbeit, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, je nachdem wie oft der sauber gemacht wird, aber eigentlich sind doch diese Krusten. Der Sandwich Merger? Der Sandwich Merger werden die Käse- und Sandwich-Baselines gemerged. Nimmst du dir einfach zwei Toastscheiben, klaust das Sandwich von jemand anderem und versteckst das in diesem Sandwich drinnen, damit du es essen kannst? Das verstehe ich nicht. Guck mal, du kannst einfach zwei Toastscheiben nehmen, du klaust ein Sandwich von jemand anderem. Ja, aber dann würde der ja sehen, wie du das isst. Ja. Ja, das würde Ärger geben. Was du machen kannst, ist, du nimmst zwei Toastscheiben, nimmst das Sandwich von dem anderen. Tust da rein. Und tust es da rein und drückst das zu. Und wie bei einem Sandwich. Ja, wie bei einem Sandwich. Das Sandwich, ist ein Sandwich im Sandwich. Sandwich. Genau, und keiner wird es da. Wobei bei dem Sandwich-Maker reicht es ja eigentlich, einen Toast reinzutun. Zutaten kommen dann vom Rand. Ja, genau. Das, dann da rein. Das ist das Schöne, wie bei uns im Ofen hier unten auch. Wir machen den nie sauber. Alles, was du machst, schmeckt nach Pizza. Auch wenn du einen Kuchen backst. Das ist fantastisch. Und der Sandwich Merger, der kann das auch. Also du tust was rein und es schmeckt dann halt nach dem, was du Sandwich. Ja, nach Sandwich. Der generische Sandwich-Geschmack kommt da raus, egal was du da rein tust. Ja. Auch wenn du sagen, wie deinen Arm da rein tust. Ja. Und dann so zumachst und dann wieder aufmachst. Mystery Man hieß der Film. Ich bin der Waffler. Der Waffler? hat sich ein Waffeleisen an den Kopf und einen Zisch dabei oder so. Der Waffler. Da machen die ein Superhero-Casting. Also solange du nicht lernst, deinen Zorn zu meistern, wird der Zorn ein Meister sein. Genau. Also manchmal glaube ich ja, dass ihr von Dingen redet, die es in der Realität gibt, aber manchmal sagt ihr auch nur Sachen, die ihr euch gerade eben überlegt habt. Oder? Ja, ich weiß auch nie, was du ernst meinst. Ja, ich meine eigentlich die ganzen Sachen nicht ernst. Aber kannst du vielleicht die Krusten aus dem Sandwich mitbringen? Ich würde die gerne essen. Wir können diese ganzen Krusten aus einem Sandwich zusammen mergen. Und dann zum Least Legible Object quasi formen. Tu doch nochmal, du am besten noch so einen Holzstab rein, damit man wie so ein Lolli da rein leckt. Ja, so ein Leckstab. Leckmuschel. Oder du tust in eine Muschel rein. Ja. Das Least Legible Leckstück. ja, also das ist ja schon, das war jetzt ziemlich schwach eigentlich für die Muster. Hast du jetzt noch ein Muster? Nö, das Muster ist. Es geht alles weiter. Wie viele Bilder von Essen hast du dabei? Wow. Eine Million. Eine Million Bilder von Essen. Nee, das ist das Letzte, das habe ich jetzt. Das ist schon das Letzte, es waren aber keine 1 Million. Es waren ungefähr so 11 oder 12. Ja, 1 Million ist ja auch repräsentativ für 11. Ah ja, okay. Die meisten Menschen sagen ja 1 Million, wenn sie 11 waren. Wie alt ist der Hund? 11? In Hundejahren oder in Katzenjahren? Nicht mehr, endlich egal. In Katzenjahren, bitte. 37. Ja. In Katzenjahren? Ja, ja. Und die Katze? Ja, ja. So, Pi mal Daumen. Und die Katze? Ich glaube, die ist jünger als der Hund. Wie heißt die Katze? Die Katze heißt Putzi oder Schlitzi, weil die hat ein Schlitz im Ohr. Die hat sich da irgendwann mal das Ohr aufgerissen. Eure Muschi heißt Schlitzi? Muschi oder Schlitzi? Also ruft sie ja auch Puschi oder Schlitzi? Nein, nein, nein, Putzi, nicht Puschi. Ach, die Muschi heißt Putzi. Putzi oder Putzi. Putzi oder Schlitzi, die komm mal Muschi her. Die Muschi heißt Putzi, ja, oder Schlitzi. Das realistische Szenario, wenn man bei euch zu Hause zu Mittag ist, Puschi oder Schlitzi, tu nicht das Essen Putzi vom Tisch runterziehen. Nein, das macht die nicht. Das macht die nur nachts, wenn keiner guckt. Macht der Hund? Die war übrigens letzten Sonntag besoffen. Der Hund? Nein, die Katze. Ach so. Weil mein Bruder hat Whisky getrunken und die Katze kam auch immer vorbei. Und die Katze angekotzt. Ja, wenn du auf dein Tier brichst, ist auch eklig. Du musst ja alles wieder rausziehen. Nein, das ist nicht passiert. Aber die hat wohl was davon abgekriegt vom guten Whisky. Ein gebrochenes Tier gehört auch zu den Least Legible Objects in deinem Haushalt. Naja, geht, wenn es Vögel sind, die sind ja sehr gewöhnt. Wie heißt der Hund? Die füttert man auch so. Der Hund heißt wie ein Fotoapparat. Jetzt darfst du raten. Canon. Kodak. Nein. Canon. Nein. Hasselblatt. Cybershot. Oh yeah, cool. Ja, das alles ist Leica. Leica macht doch nur Objektive, oder? Machen die auch Kameras? Keine Ahnung. Nee, ich dachte, die machen nur Objektive. Nicht Leica. Ich hätte vielleicht sagen sollen, heißt wie der erste Hund im Weltall. Hieß der so? Ja, hieß auch Leica. Und hat es überlebt? Keine Ahnung, muss die Russen fragen. Die Katze heißt Leica? Nee, das war Putzi. Schlitzi. Also. Putzi und oder Schlitzi. Putzi aka Schlitzi. Ja? Genau, aka. Das ist ihr Künstlername. Wenn sie also nach, known as. Wenn sie, heißt wenn sie übrigens. Als, oh ja, danke. Wusstest du nicht? Doch. Wie jetzt? Wenn sie als quasi als Künstler auftritt, dann nennt sie sich Schlitzi. Katze Schlitzi. Also ich sehe Putzi ja gerade ein Problem. Wir haben uns über ziemlich viel Essen unterhalten und über viele Fotos und Bilder und du hast ja noch hier gerade die Patterns gehabt. Ja. Das geht nicht in zwei. Ja doch, ich nehme einfach die zwei Bilder, die ich in Würfel finde. Berli, wir können natürlich alle deine Bilder zu so einem ganzen Mosaik oder... Wir können einfach alle Bilder reinpacken. Moment, was war die letzte Folge? Da meinst du, du willst keine Qualität liefern und bloß keinen Wiedererkennungsfaktor. Ach genau, da wollte ich auch noch was dazu sagen. Zum Beispiel... Ah, siehst du, da habe ich mal wieder angestoßen. Ja, zum Beispiel habe ich erfahren im Nachhinein, dass die Leute meinten, wir sollten doch vielleicht mal ein bisschen üben, ne, mit den Instrumenten, bevor wir wieder welche Instrumente... Und das, da würde ich sagen... Ja, das sage ich schon die ganze Zeit. Nee, da sage ich nein. Ja, ich weiß. Da sage ich nämlich lieber weniger... Und dann kriege ich auch die ganze Zeit die Krise. Schlechtere Qualität für den gleichen Preis. Der Preis ist ja eh relativ gering. Wer jetzt noch zuhört, ist selber schuld, möchte ich mal sagen. Ne? Also, die coolen Sachen, die kamen jetzt gerade erst am Ende. 16 Folgen voller Quatsch. Wer jetzt noch zuhört, ist selber schuld. wirklich, also. Das klingt wie ein Wahlwerbespot, Slogan. Man kann uns wählen, ne? S-Logan. Wir können uns ja aufstellen. Kann man Podcast wählen? Nee, ich glaube, das ist was komplizierter, um eine Partei zu gründen. Nee, ich eigentlich wäre es optimal, um irgendwann mal so total die wichtige Nachricht zu verschlüsseln. Hä? Oder zu verstecken. In diesem Podcast. Weil irgendwann die Leute denken sich ja irgendwann, mein Gott, ist das langweilig. Und irgendwann steigt jeder aus. Und was ist noch besser, als das geheim zu halten? Weil Geheimhaltung heißt ja schon automatisch, man will wissen, was da drin steht. Man macht es halt öffentlich, aber so langweilig, dass man nie da ankommen wird. Man könnte es aber auch einfach, wenn man was geheim halten will, nett sagen. Angenommen, du hast eine super nett, geheime Sache. Also meinst du es nett sagen oder böse sagen? Gar nett. Oder nicht sagen. Gar nett? Du warst doch gar nicht in Hessen, du warst doch in Polen. Warum also wieso sollte man das nett hessisch sagen? Dusche Kurczak Burger PL. Meinst du denn mit zweimal nett bitte nicht? Ich meine, wenn du eine super wichtige Nachricht hast, von der du nicht willst, dass sie jemand erfährt, dann könntest du sie einfach nicht sagen. Aber du könntest sie ja für die Nachwelt bereitstellen. Du vielleicht könntest sie ja aufschreiben. Ja, aber dann sieht man sie ja. Man könnte einfach den Fingerprint. Ich würde die gerne in diesem Podcast verstecken. Das ist ja quasi so angenommen, du hättest die Weltformel. So Steganographie genau technisch. Richtig, ja, genau. Ja. Dann möchte ich die gerne hier in diesem Podcast würde ich die Weltformel Folge hier 16. Podcast. 16? Nee, Folge 16 ist es noch. 14? Jetzt ist 16 gerade. Also jetzt ist 16, ja. Also wenn jetzt noch die Weltformel kommt, wir haben noch 5 Minuten oder was? Wir haben noch Zeit. Ich dachte, wir müssen Schluss machen oder so. Nee, müssen wir nicht. Wir haben es ja arbiträr auf eine Stunde festgelegt, dieses Format. Abi was? Abitur, du! Also die Mehrzahl ist arbiträr, oder? Beliebig. Du kannst ja hol mal nächstes Mal die Weltformel, bring die hier rein und guck mal, ob es einer merkt. Ja, wissen die Leute hier jetzt schon, dass das bei der nächsten Folge ist? Ja, aber nee, weil du willst sie ja versteckeln. So, und dann. Ja, aber dann doch nicht jetzt in der nächsten, wenn wir das diese sagen. Achso, ist ja ein bisschen blöd, ja. Ja, allerdings. Okay, dann machen wir nächstes Mal so Themenfolge Wurstbrät. Oder? Was? Psst. Wann ist die nächste Folge? Psst. Weiß ich nicht. Bald. Also jetzt nicht. Ja, muss ich wissen, sonst bringe ich Schnitzel mit. Also jetzt ist sie nicht. Das ist noch diese. Ja, das ist noch diese, ja. Okay. Ich sag dir dann Bescheid, sobald die nächste kommt. Ja, aber sag mir 5 Tage vorher Bescheid, bitte. Willst du Schnitzelvergleich machen, oder was? Nee, ich bringe einfach Schnitzel mit und du sagst mir, wer es gemacht hat. Oh, großes Schnitzel essen in der nächsten Folge. Wir können Themenfolge Schnitzel machen. Ich weiß nicht, was man dazu viel. Ja, man kann recherchieren, wer hat es erfunden, wo kommt es her, wer hat es erfunden, ja, seit wann gibt es das? Nicht die Schweizer, ja, keine Ahnung. Da kannst du ja recherchieren, ich brate Schnitzel. Gab es wirklich 1863 die erste Schnitzelpizza? Schnitzer. Diese Fragen kann man gerne. Der Pizzakrater, ja, hat der was mit Schnitzeln zu tun? Weil das Wiener Schnitzel ist ja auch beliebt. Das sind alles die Fragen, die können wir in den nächsten. Schnitzer. Ich spüre da schon, da kommt was, ja, es prickelt, ja. Wir machen eine Themenfolge Schnitzel nächste Woche. Komm, also nächstes Mal. Ich kann nicht versprechen, dass es nächste Woche klappt. Ich kann eigentlich schon absagen, es wird nächste Woche auf keinen Fall was werden. Also Fans und Followers, Addicts, Users, Browser. Addicts. Holt euch in 2 Wochen erst die nächste Folge. Wir machen eine Themenfolge zum Thema. Ein Addict. Überraschungsthema. Ich will es noch nicht verraten, aber ich habe gehört, wir haben schon ein Thema vorbereitet. Ja? Aber wir wollen es hier jetzt noch ein bisschen für uns behalten, was es überhaupt für ein Thema werden wird. Oh. So, und jetzt denke ich, sind wir langsam. Moment mal. Laserbriefe? Ich habe nichts gekriegt. Ich hab ein paar gekriegt, aber die waren eher so. Es waren schon so Leserbriefe genau zu dem Thema, aber hauptsächlich. Zu welchem Thema? Also es war quasi Feedback zum Podcast. Interessanterweise haben sie mir aber angeboten, dass ich meinen Penis verlängern kann. Ich habe jetzt den Zusammenhang nicht verstanden. Ich meine, warum antworten die? Warum schreiben die an die E-Mail-Adresse vom Podcast, aber bieten mir dann an, meinen Penis zu verlängern? Ja, also es ist nicht so, dass ich hier in der Öffentlichkeit preisgebe, dass er so klein ist. Ja? Ich meine, ihr wisst es ja, ihr seht es ja jetzt auch gerade, aber insgesamt, warum kommen diese Mails? Ich habe wieder dein Donald Duck-Kostüm an. Ich verstehe es nicht. Also woher wissen die es denn? Das ist komisch, ne? Woher wissen denn diese Leute immer alle, dass ich... Hast du das mal als Bild vielleicht mit hochgeladen? Ich weiß es nicht, ist mir neu. Also an sich, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich meine, ich habe dann halt mal zurückgeschrieben, ja, ich habe mal ein bisschen da Geld hingeschickt. Und das ist auch, glaube ich, ein vielversprechendes Projekt, aber das hat jetzt nicht direkt was mit dem Podcast zu tun. Hast du eigentlich die Stretchmaschine bekommen? Oder sind das einfach nur Pillen und die das Wachsen fördern? Das ist eine Kombination aus Pillen, die du in diese Maschine reinsteckst, wie so eine Art Coins. Und die Maschine, die du an deinem Körper an dieser Stelle anbringst, die zieht dann und initiiert das pulverisierte Tablettenpulver. Irgendwie, du machst das Pulver und dann wird es da irgendwie initiiert und so weiter. Und dann wird da noch dran gezogen. Und dann und dann plötzlich hast du einen Prater. Voller Schnitzer. Ja. Machen wir nochmal eine Runde Musik für den Abschluss und wir müssen wieder ausfaden, darf sie nicht vergessen, weil ich habe keinen Bock, die Sache nachzubearbeiten. Weil du nicht den Name-Codec hast. Wo muss ich denn am Ende drücken? Du musst am Ende dann einfach, warte mal, du drückst singen. Einfach einmal hier drauf. Auf den ja, da? Ja, ja, einmal hier drauf. Wir werden dann ganz leise und dann macht er nochmal was Doofes wie immer und dann machst du aber aus. Ach, oh. Mhm. Okay, ich spiel was auf Fiesmoll. Gizmur? Gizmur, Fiesdur. Ich fang so an. Ach, wie schön. Ja, Fies. Du hast nur den Finger drauf, okay. Das lief auch ganz gut, wir hatten so eine Kadenz am Laufen. Komm nochmal. Eine K was? Naja, Kartoffeln.